Erster ich sah. Über den Cheruben war etwas wie ein Saphirstein. Es sah aus wie ein Thron. Zweiter Gott sprach zu einem Mann in Leinenkleidung. Er sagte, geh zwischen die Räder unter dem Cherub. Nimm glühende Kohlen. Streue sie über die Stadt. Der Mann ging hinein. Dritter, die Cherube standen rechts vom Tempel. Der Mann ging hinein. Eine Wolke füllte den inneren Vorhof. Vierten, Gottes Herrlichkeit ging vom Cherub zur Tempelschwelle. Eine Wolke füllte den Tempel. Der Vorhof war voll von Gottes Glanz. Fünfter Mann hörte das Rauschen der Cherubenflügel. Es war bis zum äußeren Vorhof zu hören. Es klang wie die Stimme Gottes, wenn er sprach. Sechster Gott befahl dem Mann in Leinenkleidung, hole Feuer zwischen den Rädern. Hole es zwischen den Cheruben. Der Mann ging hinein und stand neben einem Rad. Siebter, ein Cherub streckte seine Hand aus. Er nahm Feuer zwischen den Cheruben. Er gab es dem Mann in Leinenkleidung. Der Mann nahm das Feuer und ging weg. Achter, unter den Flügeln der Cherube sah man etwas. Es sah aus wie eine Menschenhand. Neunter, ich sah vier Räder neben den Cheruben. Jedes Rad war neben einem Cherub. Die Räder glänzten wie ein Chrysolitstein. Zehnter, alle vier Räder sahen gleich aus. Es war, als ob ein Rad im anderen war. Elfter, wenn die Räder gingen, gingen sie nach allen vier Seiten. Sie drehten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen immer geradeaus. Zwölfter, ihr ganzer Körper, ihr Rücken und ihre Hände waren voll Augen. Auch ihre Flügel und die Räder hatten überall Augen. Dreizehnter, ich hörte, wie man die Räder nannte. Man nannte sie Wirbelwind. Vierzehnter, jedes Wesen hatte vier Gesichter. Ein Gesicht war wie ein Stier. Das zweite war wie ein Mensch. Das dritte war wie ein Löwe. Das vierte war wie ein Adler. Fünfzehnter, die Cherube erhoben sich. Das waren die Wesen, die ich am Fluss Kebar sah. Sechzehnter, wenn die Cherube gingen, gingen die Räder mit. Wenn die Cherube flogen, drehten sich die Räder nicht weg. Siebzehnter, wenn die Cherube standen, standen die Räder auch. Wenn die Cherube flogen, flogen die Räder mit. Der Geist des Wesens war in ihnen. Achtzehnten, Gottes Herrlichkeit verließ die Tempelschwelle. Sie stellte sich auf die Cherube. Neunzehnter, die Cherube flogen weg. Die Räder flogen mit ihnen. Sie gingen zum östlichen Tor des Tempels. Gottes Herrlichkeit war über ihnen. Zwanzigster, das waren die Wesen, die ich am Fluss Kebar sah. Ich wusste, dass es Cherube waren. Einundzwanzigster, jedes Wesen hatte vier Gesichter und vier Flügel. Unter den Flügeln waren Hände wie die von Menschen. 22. Ihre Gesichter waren dieselben wie am Fluss Kebar. Sie gingen immer geradeaus.